看这啊，你明明好，我念一下。Nun bin ich arm und hol ihn jetzt lecker. Na danke. Bleib auf ihr Hauptchen ewig, ne? Ich war da schon bei Ihnen, ja? Ja, Frau Schmidt.